Erster in dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus. Sie fragten, wer ist der Wichtigste in Gottes Reich? Zweiter Jesus rief ein Kind. Er stellte es in ihre Mitte und sagte, Dritter, ich sage euch, ihr müsst euch ändern. Ihr müsst wie Kinder werden. Sonst kommt ihr nicht in Gottes Reich. Vierter, wer sich klein macht wie dieses Kind, der ist der Größte in Gottes Reich. Fünfter, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Sechster, wer einen Gläubigen, der klein ist, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, man hängt ihm einen Mühlstein um den Hals. Dann wirft man ihn ins Meer. Siebter, schlimm ist es für die Welt wegen der Dinge, die zum Bösen verführen. Solche Dinge werden kommen. Aber schlimm ist es für den Menschen, der andere zum Bösen verführt. Achter, wenn deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann schneide sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst ohne Hand oder Fuß ins Leben. Das ist besser, als mit zwei Händen und zwei Füßen ins ewige Feuer zu kommen. Neunter, wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst mit einem Auge ins Leben. Das ist besser, als mit zwei Augen in die Hölle zu kommen. Zehnter, passt auf, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen immer das Gesicht meines Vaters im Himmel. Elfter, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. Zwölfter, was denkt ihr? Ein Mann hat 100 Schafe. Eines davon geht verloren. Lässt er nicht die 99 Schafe auf den Bergen? Er geht und sucht das verlorene Schaf. Dreizehnter, wenn er es findet, sage ich euch, er freut sich mehr über dieses eine Schaf. Er freut sich mehr als über die 99, die nicht verloren gingen. Vierzehnter, so will es mein Vater im Himmel nicht. Er will nicht, dass einer dieser Kleinen verloren geht. Fünfzehnter, wenn dein Bruder etwas Falsches tut, dann geh zu ihm. Sprich mit ihm allein darüber. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Sechzehnter, wenn er nicht hört, nimm ein oder zwei andere Leute mit. Dann können zwei oder drei Zeugen alles bestätigen. Siebzehnter, wenn er nicht auf sie hört, dann sag es der Gemeinde. Wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, dann soll er für dich sein wie ein Fremder oder ein Zolleintreiber. Achtzehnter, ich sage euch, was ihr auf der Erde verbietet, das ist im Himmel verboten. Und was ihr auf der Erde erlaubt, das ist im Himmel erlaubt. Neunzehnter, ich sage euch noch einmal, wenn zwei von euch auf der Erde einig sind. Und sie bitten meinen Vater im Himmel um etwas. Dann wird er es ihnen geben. Zwanzigster, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich bei ihnen. 21. Petrus kam zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Wenn er immer wieder etwas Falsches tut? Soll ich ihm siebenmal vergeben? 22. Jesus sagte zu ihm, ich sage dir, nicht nur siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. 23. Gottes Reich ist wie ein König. Er wollte mit seinen Dienern abrechnen. 24. Als er anfing zu rechnen, brachte man einen Diener zu ihm. Dieser Diener schuldete ihm sehr viel Geld, 10.000 Talente. 25. Der Diener konnte nicht bezahlen. Da befahl der König, verkauft ihn, seine Frau und seine Kinder. Verkauft alles, was er hat. So soll die Schuld bezahlt werden. 26. Der Diener fiel vor dem König auf die Knie. Er bat ihn, hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles bezahlen. 27. Der König hatte Mitleid mit dem Diener. Er ließ ihn frei und erließ ihm die ganze Schuld. 28. Als dieser Diener hinausging, traf er einen anderen Diener. Dieser schuldete ihm 100 Denare. Er packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldest. 29. Der andere Diener fiel vor ihm auf die Knie. Er bat ihn, hab Geduld mit mir. Ich werde dir bezahlen. 30. Aber der erste Diener wollte nicht. Er ging und ließ den anderen ins Gefängnis werfen. Er sollte dort bleiben, bis er die Schuld bezahlt hatte. 31. Die anderen Diener sahen, was passiert war. Sie waren sehr traurig. Sie gingen zu ihrem König und erzählten ihm alles. 32. Da rief der König den ersten Diener zu sich. Er sagte zu ihm, du böser Diener. Ich habe dir die ganze Schuld erlassen. Du hast mich darum gebeten. 33. Hättest du nicht auch Mitleid mit deinem Mitdiener haben müssen? So wie ich Mitleid mit dir hatte? 34. Der König war sehr wütend. Er gab den Diener den Wärtern. Er sollte dort bleiben, bis er die ganze Schuld bezahlt hatte. 35. So wird auch mein Vater im Himmel mit euch umgehen. Ihr müsst eurem Bruder von Herzen vergeben.